SWR 2 Hörspiel. Ich ging schneller über den Platz, als ich eigentlich wollte. Es hatte geregnet und die Abenddämmerung war merkwürdig flüssig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Luft war frisch und der Schein der ersten Straßenlaternen mischte sich mit dem sterbenden Tageslicht. Scheiße, nein. In einer solchen Stunde sollte man in einer Bar sitzen, ein Glas Weißwein trinken und zusehen, wie die Schatten länger werden. Eine magische Stunde. Aber ich hastete weiter. Scheißschänderei. Bescheuerte Scheißschänderei. Blödes Volk. Auf dem Weg zu meinen Privatschülern war ich stundenlang quer durch Verona gerannt, von einem Ende der Stadt zum anderen. Mein rechter Schuh war völlig durchweicht und meine nassen Hosenbeine schlabberten mir um die Knöchel, als ich endlich den Palazzo Ferroni erreichte. Hier. Morris. Ich werde sehen, ob Gregorio da ist. Natürlich ist Gregorio da, verdammt. Er hat jetzt Unterricht. Bei mir, seinem englischen Nachhilfelehrer. Der ehrgeizige Mr. Duckworth. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Tim Parks. Aus dem Englischen von Lutz W. Wolf. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. In einer Woche eine Million für Luxus, für Jubeln wäre so schön. Du träumst von Geld, wärst gern ein Held. Stattdessen wird dir das Gas abgestellt. Stolperst hinein in diesen Plan. Ein falsches Spiel mit Mimitri Visan. Bekommst, was du willst, das Lösegeld. Hinter ihrem Rücken geht alles so schnell. Etwas läuft schief, fliegst du noch auf. Du ziehst die Notbremse, nimmst es in Kauf. Ganz aus Versehen, über Leichen zu gehen. Du musst entscheiden, du oder sie. Es schlummert in dir. Buongiorno, Signor Duckworth. Gregorio ist im Salon. Hallo, Gregorio. Ah, na? Was hast du am Wochenende gemacht? Ich bin zum Berge gefahren. Ah, in die Berge. Wir benutzen den Singular nur, wenn wir einen bestimmten Berg meinen. Ah, ich bin in die Berge gefahren. Während wir uns Gregorios Schulbüchern zuwandten, begutachtete ich den üppig ausgestatteten Salon und schielte auf das Fresko an der Wand. Eine nackte Göttin, die sich an einen Eichenstamm lehnte. Auf dem Vertiko räkelte sich eine kleine Waldnymphe aus Bronze. Die Wohnung musste Milliarden Lire wert sein. Ach übrigens, am Freitag müssen wir den Unterricht ausfallen lassen. Ich fahre nach Cortina. Okay, bis Montag dann. Viel Spaß. Blöder Schnösel. Ich stand an der Bushaltestelle in der Stradone San Fermo und dachte an Massimina, der ich am Morgen Blumen geschickt hatte. Sie hatten mich 2 volle Privatstunden gekostet. Eine Heirat mit Massimina würde auf der Stelle meine gesamten finanziellen Probleme lösen und mich in eine der reichsten Familien Veronas hineinbefördern. Letzte Woche hatte ich Massimina einen Verlobungsantrag gemacht. In meinem Leben eröffneten sich gerade neue Wege, von denen ich bislang nicht mal geträumt hatte. Hey Morris, alter Kumpel, was treibst du denn so? Stan, ein Amerikaner aus Kalifornien, der auch an meiner Schule unterrichtete, stieg von seinem Rad ab. Wo wohnst du eigentlich? Irgendwo in den Außenbezirken? In Montorio. Montorio? Wo zum Teufel ist das denn? Am Ende der Buslinie. Fühlst du dich da draußen nicht ein bisschen einsam? Ich würde bestimmt was in der Stadt für dich finden. Wir Gastarbeiter müssen zusammenhalten, was? Sonst kriegen wir bei den Spaghettis keinen Fuß auf den Boden. Klar. Ein paar von uns fahren im Sommer mit 2 Campingbussen in die Türkei. Im Moment ist ein Mädchen zu viel. Wie wär's? Kommst du mit? Ich überlege es mir. Ciao, Stan. Die kleine Wohnung in Montorio hatte ich absichtlich genommen, um mich von der angelsächsischen Kolonie abzusetzen. Natürlich hätte ich gerne im Zentrum gewohnt, aber nur in einem der eleganten Viertel und mit Sicherheit nicht bei den anderen Ausländern, die sich mit schmuddligen, stinkigen WG-Buden zufrieden gaben. Pronto? Hier ist Morris. Massimina? Nein, Ihre Schwester. Haben Sie die Blumen geschickt? Haben sie ihr gefallen? Hey, Mori. Carissima. Danke für die Blumen. Tausend Dank. Ich habe nie schönere gesehen. Mori, meine Mutter möchte dich kennenlernen. Sehr schön. Und wann? Sie sagt, sobald wie möglich. Mori, vielleicht morgen Abend? Sie möchte, dass du zum Abendessen zu uns kommst. Morgen muss ich länger arbeiten. Dann übermorgen. Das Problem ist, dass ich so lange nicht mehr an deinem Kurs teilnehmen darf, bis Mama dich begutachtet hat. Gut, Kara. Ich komme am Mittwoch. Spätestens Donnerstag. Los, Gregorio. Frag mich etwas. Was willst du wissen? Warum gekommen sind Sie nach Verona? Sind Sie nach Verona gekommen? Ach ja, sind Sie gekommen. Die letzte Stunde am Montagnachmittag, der Abend bei Massiminas Familie, war hervorragend verlaufen. Ich war in Bestform gewesen. Mein Italienisch hatte sogar meine eigenen Erwartungen übertroffen. Meine Manieren waren tadellos gewesen. Ich hatte mich mit dem Verlobten von Massiminas Schwester unterhalten, einem Schnösel namens Bobo, dem Sohn des größten Geflügelbarons in der Provinz Venetien. Massiminas Mutter hatte ich mit meinen witzigen Geschichten unterhalten. Der Großmutter hatte ich als englischer Gentleman meinen Arm angeboten. Und Massiminas 2 Schwestern hatte ich wegen der Auswahl der Speisen in den höchsten Tönen gelobt. Ich hatte nichts falsch gemacht. Und was machen Sie beruflich so, Signor Duckworth? Allenfalls ein bisschen gelogen, als ich mich als Vertreter der Industrie- und Handelskammern von London und Bristol ausgegeben hatte, der nur nebenbei ein bisschen Englischunterricht gab. Und dann war, 2 Tage später, für italienische Verhältnisse eine herausragende postalische Leistung, der an mich adressierte Brief in der Schule angekommen. Von Massiminas Mutter, die seit dem Tod ihres Gatten das Familienoberhaupt war. Sehr geehrter Signor Duckworth, hiermit möchte ich Ihnen mitteilen, dass Massimina an Ihrem Sprachunterricht nicht mehr teilnehmen wird. Sie haben gewiss Verständnis für diese Entscheidung und werden keinen Versuch unternehmen, mit meiner Tochter Kontakt aufzunehmen. Distinti saluti, Luisa Trevisan. Sie mussten Nachforschungen angestellt haben. Was für ein misstrauisches Volk. Ich fühlte mich niedergemacht, verhöhnt, verspottet und alles so unverdient. Ich konnte doch nichts dafür. Meine Stimmung war auf dem Tiefpunkt. Sie gewährten mir einfach keinen Eintritt in die gute Veroneser Gesellschaft. Warum sind Sie nach Verona gekommen? Weiter hat mein Geld nicht gereicht. Was? Hier gilt alle. Nicht weiterreisen. Job suchen. Ah, dann sind Sie also ein Yippie. Jack Kerouac. Um Gottes Willen, nein. Ich wäre gern ein Yippie. Okay, das wär's für heute. Es war jetzt Anfang Juni und sie stellten mir das Gas ab. Das war durchaus berechtigt, denn ich hatte während der Wintermonate keine einzige Rechnung bezahlt. Trotzdem stürzte mich das Ereignis in eine abgrundtiefe Depression. Dazu kam, dass die Sommerferien näher rückten. Die Englischlehrergemeinde der Stadt würde für 3 Monate brotlos werden. Der einzige Trost war ein Brief von Massimina. Caro Moris, ich vermisse dich so. Mama sagt, ich müsste immer zu lernen, weil ich in der Schule so hinterher bin und dürfte mich nicht in albernen Schwärmereien verlieren. Und du wärst auch so viel älter als ich. Aber Morris, ich liebe dich. Glaub mir, wenn wir uns nur irgendwo treffen könnten. Deine Mimi. Der Brief veranlasste mich dazu, Massiminas Mutter zu schreiben, um eine zweite Chance zu bekommen, in die Familie aufgenommen zu werden. Ich versuchte es im italienischen Stil, möglichst schwülstig. Ich gab meinen Fehler zu und habe mich ehrlich bemüht, ihre Entscheidung als gerechte Strafe zu akzeptieren. Aber jetzt habe ich einen Brief von ihrer Tochter erhalten, in dem sie mir mitteilt, ihre Gefühle für mich seien stärker als je zuvor. Und dies gibt mir die Kraft, Ihnen heute zu sagen, ich liebe Ihre Tochter und wünsche mir nichts mehr, als bei ihr sein zu dürfen. Bitte geben Sie mir die Gelegenheit, mich als würdiger Bewerber um Massiminas Hand zu erweisen. Ihr zutiefst Unglücklicher, Morris Albert Duckworth. Mr. Duckworth! Hallo, Mr. Duckworth! Ja, hallo, Gregorio! Setzen Sie sich doch! Trinken Sie ein Glas Wein mit mir? Ja, gern. Noch ein Glas von dem Weißwein, bitte. Wie geht es dir? Ich fahre bald nach Sardinien in unser Ferienhaus, um mich vom Stress der Abschlussprüfungen zu erholen. Und Sie? Was machen Sie in den Ferien? Ach, ich habe noch keine bestimmten Pläne. Hängt von der Arbeit ab. Prego, Signore. Sag mal, willst du nicht du zu mir sagen? Gern. Ich habe daran gedacht, mit ein paar Bekannten in die Türkei zu fahren. Magst du vielleicht mitkommen? Schrecklich gern. Aber meine verdammten Eltern würden das nicht erlauben. Oh, schade. Hast du nicht Lust, mich in Sardinien zu besuchen? In der Villa ist genug Platz und meine Eltern kommen nicht vor Mitte August. Sardinien ist sicher sehr schön. Würde mich interessieren. Man kann wunderbar schwimmen und wir haben auch ein paar Boote. Ich muss mit dir reden. Was ist denn? Ich habe deinen Brief gelesen. Mori, wenn du wüsstest. Ach, wenn du nur wüsstest. Ich gehe dann mal. Ich überlasse euch dann eurem Schicksal. Massimina war in Tränen aufgelöst. Sie sah fürchterlich aus in ihrem ausgeleierten, grellroten Jogginganzug. Mimi, beruhige dich. Mimi, die Leute schauen schon alle. Per favore, zwei Martini, bitte. Va bene, due Martini. Was ist denn los? Großmutter ist krank. Sehr krank. Wahrscheinlich wird sie sterben. Hm. Außerdem bin ich in allen Fächern durchgefallen. Ich soll den ganzen Sommer lernen und im September die Prüfung wiederholen. Das ist so Prego. Sinnlos. Ich bin einfach nicht der Typ für die Schule. Hm, das stimmt. Aber dann habe ich deinen Brief gefunden, den Mama vor mir versteckt hatte. Jetzt weiß ich, dass du mich liebst, Mori. Und dass ich dich liebe. Ich gehe nie mehr nach Hause zurück. Fürs Lernen bin ich einfach nicht geschaffen. Wofür bist du denn geschaffen? Vielleicht für dich, Mori. Ich überlegte, Mimi. Eine heimliche Liebschaft mit Massimina lag nicht in meinem Interesse. Was sollen wir jetzt machen? Ich wollte in ihre Familie hinein, auf legale Weise. Ich sollte dich sofort nach Hause zurückbringen. Komm, wir suchen ein Taxi. Nein, Mori, ich gehe nicht zurück. Hey, Morris. Oh, nicht der. Hast du es dir überlegt mit der Türkei? Kommst du mit? Wir fahren in einer Woche. Ich weiß nicht. Deine Freundin kannst du ja mitnehmen. Schau doch mal bei uns vorbei und sag Bescheid. Okay, ciao. So ein Idiot. Mimi, du kannst schon aus finanziellen Gründen nicht bei mir bleiben. Ich kann dir nichts bieten. Ich habe gestern mein ganzes Geld abgehoben. Aha. Das müsste für ein paar Monate reichen. Und danach können Sie sowieso nichts mehr ändern. Oder ich meine, in solchen Fällen müssen Sie einen doch heiraten lassen. Außerdem werde ich im August 18. Warte mal, wie viel ist es denn? 2 Millionen Lire. Mehr hatte ich nicht auf dem Konto. Aber wenn wir sparsam sind, können wir uns damit durchbringen, bis einer von uns einen Job findet. Es war das Geld, das mich auf die Idee brachte, mit ihr durchzubrennen. Ich nahm sie mit in meine Wohnung. Ritterlich hatte ich ihr mein Bett angeboten und auf dem Sofa geschlafen. Am nächsten Morgen kochte sie Kaffee. Wenn du wirklich bei mir bleiben willst, müssen wir abhauen. Wir müssen verreisen, sonst holen sie dich wieder nach Hause. Wir brauchen nur in der Schule anzurufen, um meine Adresse zu erfahren. Ja. Gut, Mori. Wir hauen ab. Aber ich möchte erst noch zu Hause anrufen, damit sie wissen, dass es mir gut geht. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Lass mich lieber anrufen. Wenn du mit ihnen sprichst, werden sie nur versuchen, dich einzuschüchtern. Dann bist du 0, nichts wieder bei deiner Familie und musst den ganzen Sommer büffeln. Okay. 36... 66... Sie merkte nicht, dass ich die Wählscheibe bei der 9 nicht bis zum Anschlag durchzog und dass ich eine fremde Stimme meldete, die ziemlich schnell wieder auflegte. Pronto? Signora Trevisan? Hier ist Morris Duckworth. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Massimina bei mir ist. Nein, ich habe Ihre Tochter keineswegs zu diesem Schritt ermutigt. Im Gegenteil. Ich habe Massimina mehrfach aufgefordert, nach Hause zurückzukehren. Aber sie besteht darauf, bei mir zu bleiben. Was ist mit Großmutter? Außerdem würde Massimina gern wissen, wie es ihrer Großmutter geht. Ich bin froh, das zu hören. Nein, ich habe Ihnen doch schon gesagt. Nein, haben wir nicht. Und? Nonna? Der geht's gut. Sie kommt heute Nachmittag aus dem Krankenhaus. Ach. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Die Idee mit der Entführung kam mir erst, als wir schon unterwegs waren. Wenn die Familie so reich war, konnte sie auch ein bisschen von ihrem Geld abgeben. Ich hatte vor, am Montag noch einmal nach Verona zurückzufahren. Deshalb machten wir vorerst in Vicenza Station. Es ist wunderbar, wie wir ihnen entwischt sind. Massimina hatte darauf bestanden, die billigste Absteige der Stadt zu nehmen. Guck mal, was und statt in ein Restaurant zu gehen, kaufte sie Brot, Käse und Weißwein. Was soll das werden? Ein Picknick im Freien? Genau. Wir müssen sparsam sein, Mori. Sonst reicht unser Geld nicht sehr lang. Das schmuddelige Hotelzimmer beherbergte zwar ein Doppelbett, aber ich versprach, auf dem Fußboden zu schlafen. Massimina hatte mir klargemacht, was sie über Sex dachte. Ich bin sehr gläubig, Mori. Ich nehme an allen Altkleidersammlungen für Bedürftige teil. Wenn ich im August 18 bin, können wir einen Priester aufsuchen und heiraten. Dann können wir auch miteinander schlafen. Natürlich. Ich werde morgen noch einmal nach Verona zurückfahren. Wenn wir länger wegbleiben, muss ich ein paar Dinge regeln. Hör mal, warum besuchst du meine Familie nicht einfach und erklärst ihnen, dass ich diejenige war, die sich das alles ausgedacht hat? Vielleicht keine schlechte Idee. Und wenn du zurückkommst, geht unsere Reise richtig los. Okay, Mori? Wo wollen wir hinfahren? Mal sehen. Freunde von mir fahren in die Türkei. Vielleicht wäre das was für uns. Oder nach Sardinien. Ein Schüler von mir hatte eine Villa. Oh ja, Mori, Sardinien. Das machen wir. Auf dem Bahnhof hatte ich 4 Krimis und eine Fahrkarte nach Verona und zurück gekauft. Außerdem die Arena, die größte Lokalzeitung. Auf der 4. Seite fand ich einen Artikel nebst einem ungemein schmeichelhaften Foto von Massimina, das eine Identifizierung zum Glück erschweren würde. Durchgebrannt oder entführt? Seit Freitag ist die lediglich mit einem roten Jogginganzug bekleidete 17-jährige Massimina Trevisan verschwunden. Noch besteht Hoffnung, dass das Mädchen durchgebrannt ist, um heimlich zu heiraten. Der zuständige Inspektor Marangoni erklärte, es könne weder eine Entführung oder Ermordung noch ein Selbstmord ausgeschlossen werden. Verdammt. Sowohl Gregorio als auch Stan hatten mich am Freitag mit Massimina gesehen. Ich fuhr in meine Wohnung. Die Gummihandschuhe, mit denen ich sonst abwusch, lagen schlaff in der Spüle. Ich streifte sie über und schnitt aus den 4 Krimis brauchbare Wörter aus, die ich zu einem Erpresserbrief zusammensetzte, der die Familie von der Entführung ihrer Tochter in Kenntnis setzen sollte. Die Höhe des Lösegelds und die Modalitäten der Übergabe ließ ich vorerst offen. Sie sollten denken, es handle sich um eine der professionellen sardischen oder kalabresischen Kidnapperbanden. Eine Stunde später läutete ich die Glocke neben dem großen schmiedeeisernen Tor, das die Zufahrt zum Hause der Trevisan versperrte. Der kleinen Videokamera sah ich direkt und ehrlich ins Glasauge. Hier. Ich bin's, Morris Duckworth. Ich habe gerade die Zeitung gelesen und bin gleich hergekommen. Massimina ist nicht bei Ihnen? Nein, ich... Mr. Duckworth, warten Sie bitte in der Bibliothek. Ich möchte, dass Inspektor Marangoni an unserer Unterredung teilnimmt. Ich rufe ihn an. Ja, natürlich. Signora Trevisans Gesicht war grau vor Müdigkeit. Ihre Augen sahen rot und geschwollen aus. Das hatte sie davon. Wenn sie mir erlaubt hätte, Massimina auf ordentliche Weise den Hof zu machen, wäre dies alles nicht nötig gewesen. Der Inspektor traf nach einer halben Stunde ein. Ein bulliger Typ, der bei der Gluthitze übermäßig schwitzte. Mr. Duckworth, wo waren Sie gestern? Ich war gestern in der Oper, in Mailand. Dann habe ich den letzten Zug nach Verona verpasst und musste eine Nacht auf dem Bahnhof verbringen, weil ich kein Geld für ein Hotel hatte. Ich habe von Massiminas Verschwinden heute Morgen in der Zeitung gelesen. Ich hatte so gehofft, sie wäre mit Ihnen durchgebrannt. Nein, leider nicht. Wann haben Sie denn Massimina zum letzten Mal gesehen? Vor 2-3 Monaten, als ich zum Abendessen hier war. Danach habe ich mich an die Anweisungen von Signora Trevisan gehalten. Ach. Sie standen also in einer engen Beziehung zu der Vermissten. Ich wollte mich mit ihr verloben. Dio mio. Sie hatten nie die Absicht, mit dem Mädchen durchzubrennen? Nein, keineswegs. Sie hat mal den Wunsch geäußert. Ich war dagegen. Ich war fest überzeugt, ihre Mutter würde uns doch irgendwann ihren Segen Dio geben. Mio. Signora Trevisan, könnte ich wohl einen Moment mit Signor Duckworth alleine sprechen? Ja, natürlich. Signor Duckworth, besteht die Möglichkeit, dass Massimina schwanger sein könnte? Nein, das ist ausgeschlossen. Scusi, aber mein Beruf zwingt mich gelegentlich, unangenehme Fragen zu stellen. Sie hatten also keinen Geschlechtsverkehr mit dem Mädchen? Nein, nie. Um ehrlich zu sein, sie ist katholischer als der Papst. Sie will unbedingt vorher heiraten. Ich verstehe. Eine andere Frage. Haben Sie irgendeinen Grund zu vermuten, Massimina könnte Selbstmord begangen haben? Auf gar keinen Fall. Das würde nicht zu ihr passen. Mhm. Können Sie sich vorstellen, dass sie entführt wurde? Naja, ist die Familie denn wirklich so reich? Oh, ich glaube schon. Scusi, wo kann ich Sie in der nächsten Zeit erreichen? Ich wollte mit ein paar Freunden an die türkische Mittelmeerküste fahren. Ist das ein Problem? Ich habe keine rechtliche Handhabe, Sie an der Reise zu hindern. Allerdings wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie sich alle paar Tage bei mir melden würden. Hier meine Telefonnummer. Das will ich gern tun. Ebene, das war's dann erstmal. Signora Trevisan. Sì, signori. Signora, ich möchte mich ebenfalls verabschieden. Es tut mir so leid. Glauben Sie mir. Wenn ich etwas für Sie tun kann. Vielen Dank, aber das ist nicht nötig. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie gekränkt haben sollte. Um 5:30 war ich zurück in Vicenza. Caro! Gefällt dir die neue Frisur? Ich hatte Massimina überredet, zum Friseur ja, zu gehen. Sehr! Zuerst wollte sie nicht. Du siehst toll aus. Und dann war wirklich? Sie nicht zu bremsen. Sie gefällt dir? Kurze Haare, rötlich gefärbte Dauerwelle. Steht dir wirklich gut. Wir hatten auch neue Kleidung für sie gekauft. Röcke, Blusen, Schuhe, einen Badeanzug. Was machst du da? Schreibst du wieder deinem Papa? Auf einem Blatt Papier skizzierte ich Überlegungen, wie das Lösegeld übergeben werden sollte. Ich brauchte einen genialen Einfall. Seit Mama tot ist, im Film hatte ich gesehen, dass es immer die Übergabe war, bei der die Entführer geschnappt wurden. Das musste ich vermeiden. Du bist so fürsorglich, Mori. Du schreibst deiner Familie ja auch Postkarten, Carissima. Ich möchte nicht, dass Mama sich Sorgen macht. Das tut sie gewiss nicht. Was Massimina nicht wusste, war, dass ich ihre Karten nicht der Post anvertraute, sondern sie in vielen kleinen Schnipseln auf alle Abfalleimer der Stadt verteilte. Auch ihr roter Jogginganzug hatte den Weg in einen Müllcontainer gefunden. Dann hatte ich für das Lösegeld eine geniale Idee. Nur gebrauchte Scheine und keine größeren als 50.000. Das Geld muss in Papier eingewickelt und unter einem Stapel Kleidung in eine gewöhnliche braune Reisetasche gepackt werden. Die Tasche werden sie im Schnellzug Mailand-Palermo deponieren, der Mailand um 8.30 Uhr am... Ich überlegte kurz, welches Datum ich einsetzen sollte und entschied mich für den Freitag nächster Woche. Bis dahin würden wir in Rom sein, wo ich das Geld in Empfang nehmen wollte. Und zwar im Gepäcknetz des vordersten Erste-Klasse-Abteils. Mori! Es liegt in Ihrer Hand, ob Sie Ihre Tochter tot oder lebendig zurückerhalten. Hörst du mich? Die Rächer der Armen. Mori! Was? Du bist oft so abwesend. Mori, manchmal frage ich mich, ob du mich überhaupt liebst. Ich möchte dich nicht zu etwas drängen, was du später vielleicht bereust. Außerdem bin ich Engländer. Und man weiß ja, wie Engländer sind. Du bist süß. Mori. Kurz darauf verließen wir Vicenza und fuhren nach Rimini. Strand und Meer versprachen angesichts der Gluthitze Abkühlung. Mori, cremst du mich mal ein? Ist dir nicht zu heiß in der Sonne? Meine Haut ist nicht so empfindlich wie deine. Oder komm, wir springen ins Wasser. Kommst du? Nein, ich hole beim Kiosk eine Zeitung. Erst beim dritten Zeitungshändler fand ich eine Arena. Ich setzte mich in eine Bar und blätterte sie durch. Im Lokalteil sprang mir eine Überschrift entgegen. Kleider des vermissten Mädchens gefunden. Der rote Jogginganzug der 17-jährigen Massimina Trevisan, die seit letzten Freitag vermisst wird, wurde in einem Abfallcontainer in Vicenza entdeckt. Die Polizei befürchtet das Schlimmste. Von dem Erpresserbrief wurde nichts erwähnt. Entweder die Post hatte mich im Stich gelassen oder alles lief wie geplant und die Familie hatte der Presse nichts davon gesagt. Ich lag gerade 5 Minuten unter dem Sonnenschirm, als Massimina wieder auftauchte. Aber zu meinem Entsetzen war sie nicht allein. Mori? Darf ich dir Sandra vorstellen? Sandra, das ist Maurice. Hi. Freut mich. Das war glatt gelogen. Wer zum Teufel war diese Frau? Komm, setz dich doch zu. Da ließ man das Mädchen mal 2 Minuten aus den Augen und schon freundete es sich mit dem halben Strand an. Grazie. Oder war diese Sandra etwa eine alte Bekannte aus Verona? Sandra ist Engländerin. Aha. Deshalb habe ich sie gebeten, herüberzukommen. Ich dachte, es wäre nett, wenn ihr euch kennenlernt. Wie lange sind Sie schon in Italien? Oh, noch nicht lange. Wir waren gerade in Venedig. Oh, das war wunderbar. Die Paläste, die Kanäle. Giacomo, Giacomo, komm mal her. Buongiorno. Buongiorno. Hallo. Das ist mein Freund, Giacomo. Sie sind Italiener? Certo, aus Bari, aber ich wohne jetzt in Verona. Verona, und wie lange sind Sie schon unterwegs? Seit einer Woche. 4 Tage Venedig und ein paar in Ravenna. Schön. Giacomo ist Künstler. Fotograf. Toll. Mhm. Ich bin besonders empfänglich für Schönheiten. Mhm. Auch für weibliche, Signorina Massimina. Grazie. Ich fürchte, mir wird gleich übel. Das muss die Sonne sein. Schatz, tut mir leid, ich muss mich hinlegen. Lass uns in unser Hotel gehen, wo es kühl ist. Kommst du? Wir können uns ja zum Abendessen treffen. Ich kenne da einen Landgasthof. Wir holen euch um 7 Uhr ab, ja? Oh ja, wir wohnen im Albergo Sole. Fein, bis heute Abend. Wie konntest du ihnen sagen, wo wir wohnen? Ich will nicht mit denen zu Abend essen. Seit Tagen redest du davon, einmal richtig essen zu gehen. Und jetzt, wo ich auch Lust habe, weigerst du dich. Komm, sei ein Schatz. Morris. Wie dieser widerliche Lüstling dich angestarrt hat. Ein typischer italienischer Macho. Du bist ja bloß eifersüchtig. Der Abend mit Sandra und Giacomo war glimpflich verlaufen. Wir hatten in einem kleinen Gasthaus unterhalb von San Marino gegessen. Die beiden hatten über ihren Plan gesprochen, in den nächsten Tagen mit der Fähre nach Griechenland zu reisen. Es bestand eigentlich kaum noch Gefahr, dass sie Ärger machen würden. Mori, ich habe Kopfschmerzen. Am nächsten Morgen wollte Massimina länger im Bett bleiben. Ich trank einen Kaffee in einer Bar und kaufte die neue Arena. Eine kleine Notiz im Lokalteil wies darauf hin, dass die Polizei jetzt tatsächlich eine Entführung der Trevisan-Tochter ins Auge fasste. Die Suche konzentrierte sich auf die Gegend von Vicenza, wo der Jogginganzug gefunden worden war. Aus einer Telefonzelle rief ich Inspektor Marangoni an. Pronto? Buongiorno, hier ist Morris Duckworth. Ah, Signor Duckworth, wie geht es Ihnen? Ich bin in Bari, treffe mich hier mit Freunden. Wir wollen weiter in die Türkei. Schön. Ich habe gerade von jemandem aus Verona erfahren, dass Sie jetzt von einer Entführung ausgehen. Das ist entsetzlich. Haben Sie schon eine Spur? Nein, nichts Nennenswertes. Ich bot an, nach Verona zurückzukommen. Aber Marangoni meinte, nicht nötig, ich solle ruhig in die Türkei fahren. Ich hatte mich gerade wieder ins Gewimmel der Altstadt begeben, als ich eine Stimme hinter mir hörte. Hey, Morris! Der widerliche Giacomo. Ich wollte gerade zu euch in die Pension kommen. Was gibt's? Ich habe heute was Unglaubliches in der Zeitung gelesen. Deine Freundin soll entführt worden sein. Wie heißt Massimina mit Nachnamen? Trevisa. Genau, aus Verona. Die Polizei meint, das Mädchen wäre gekidnappt worden. Was? Wir sind durchgebrannt. Habt ihr nicht wenigstens mal bei ihr zu Hause angerufen, um der Familie zu sagen, dass es ihr gut geht? Doch, klar. Und auch Karten geschrieben. Merkwürdig. Komm mit in mein Hotel. Ich zeig dir den Artikel. Ich ging mit in Giacomos Hotelzimmer. Sandra war zum Glück nicht da. Sie ist einkaufen. Einen neuen Bikini. Als ob der ihr anständige Titten verschaffen könnte. Aber wenn man sie mal im Bett hat, ist sie richtig geil. Kannst dich gern. Ekelhaft, dieser Mensch. Hässlich wie die Sünde. Außerdem hinkte er. Hier ist die Zeitung. Die gesamte Polizei Venetiens ist hinter euch her. Im Bad steht ein Kühlschrank. Ich mixe uns mal ein paar Drinks. Es muss doch einen Weg geben. Irgendeine Lösung, um ihn loszuwerden. Ein Briefbeschwerer, ganz klassisch. War nur keiner da. Irre, was? Richtig unglaublich. Ja, ja. In der Ecke stand eine tropische Pflanze in einem Topf aus schwerem italienischem Steingut. Mit Wodka oder ohne? Mit. Hier, den Drink kannst du. Der Topf zerschellte und Giacomo ging in einem Chaos von zersplitterten Gläsern, Steingutscherben und Erde zu Boden. Tot war er nicht. Zuckend lag er auf dem Teppich. Ich sah mich nach einem neuen Schlagwerkzeug um. Nichts. Dann kam mir der rettende Einfall. Das zitronengelbe Kissen auf dem Bett. Ich presste es auf sein Gesicht. Giacomos Kopf lag in einer Blutlache. Plötzlich fühlte ich mich ganz schwach und kämpfte mit der Übelkeit, die in mir aufstieg. Ich musste verschwinden, bevor Sandra zurückkam, aber vorher musste ich dem Chaos eine Struktur geben. Diebstahl wäre plausibel, dachte ich. Ich zog dem Toten die Brieftasche aus der Hose und packte sie, zusammen mit Giacomos wertvoller Fotoausrüstung, in eine Plastiktüte. Jetzt noch die Fingerabdrücke abwischen. Giacomo? Mach auf, ich bin's. Giacomo! Verdammt! Ach, du bist es, Morris. Was machst du denn hier? Giacomo hat mich auf einen Drink reingebeten. Was? Oh Gott. Nein! Nein! Was soll das? Nein! Nein, bitte! Nein! Nein! Ah! Ich packte ihn am Kopf und schlug ihn mehrmals auf den Steinboden. Endlich war Sandra still. Also nahm ich die Plastiktüte mit der Kamera und der Brieftasche und zog die Tür hinter mir zu. Als ich den Korridor entlang ging, entdeckte ich rote Blutflecke auf dem falschen weißen Marmorfußboden. Ich hob meinen linken Fuß und betrachtete die Unterseite meiner Sandale. Die Sohle war getränkt mit Giacomos klebrigem Blut. Zitternd streifte ich die Sandalen ab und steckte sie in die Plastiktüte. Wenn sie mich jetzt erwischten, war ich erledigt. Ich huschte die Treppe hinunter. In der Eingangshalle war eine Menge los. Dann stand ich auf der Straße im Schatten einer jungen Pinie. Für mich? Morris? Ja, deshalb hat es so lange gedauert. Ach, du Süßer. Ich legte Massimina die silberne Kette mit dem kleinen Christophorus-Medaillon um den Hals. Gefällt sie dir? Die Kette und 20.000 Lire hatte ich aus Giacomos Brieftasche genommen, bevor ich die Plastiktüte mitsamt der Kamera und meinen Sandalen in einen Kanal geworfen hatte. Der Heilige wird uns auf unserer Reise beschützen. Ich gehe mal ins Bad. Ich schwitze neuerdings wie ein Schwein. Massimina? Was tust du? Es ist ja nichts Unrechtes, Mori. Ich bin mir ganz sicher, dass ich dich liebe. Und du bist so großzügig und bringst mir so schöne Geschenke. Ich fühle mich so sicher bei dir. Mori. Massimina stand splitternackt vor mir und streckte mir ihre schlanken, braunen Arme entgegen. Komm her, Mori. Komm zu mir. Kada. Kada, Massimina. Vieni. Am nächsten Tag nahmen wir den Zug nach Rom. Ich hatte wieder zu mir selbst gefunden und war merkwürdig sorglos. Eindringlich hatte ich mein Gewissen erforscht und nach einem Trauma gesucht. Nichts. Keine geistige Lähmung oder Behinderung. Es funktionierte alles ausgezeichnet. Schließlich hatte ich nicht töten wollen. Die Sache war völlig spontan passiert. Dieser geile Widerling hatte es nicht anders verdient. Er hatte mich ja förmlich dazu gezwungen. Und was Sandra anging, ließ es sich eben nicht anders machen. In Rom rief ich von einer Telefonzelle aus Gregorio in Sardinien an und fragte, ob seine Einladung noch gültig sei. Ich würde in etwa einer Woche eintreffen. In einer Woche? Dann bin ich nicht da. Mein Vater wird an der Galle operiert und meine Mutter besteht darauf, dass ich erstmal nach Verona zurückkehre. Aber ich kann den Schlüssel für das Haus bei meinem Freund Roberto lassen. Du kannst ihn dann abholen, wann du willst. Das Haus ist leer. Es gehört dir. Er gab mir Adresse und Telefonnummer seines Freundes. Bestimmt auch so ein Jeunesse-Doré-Schnösel. In 6 Tagen würde Familie Trevisan meiner Forderung entsprechen, die bescheidene Summe von 400 Millionen Lire in eine Reisetasche packen und diese ins Gepäcknetz eines bestimmten Erste-Klasse-Abteils eines bestimmten Expresszugs legen. Wir suchten uns ein Zimmer in einer Pension, das dieses Mal nicht ganz so schäbig war. Es lief also alles ausgezeichnet, bis... Morris, was ist mit dir? Du siehst entsetzlich aus. Ich weiß nicht. Wir hatten am Abend zuvor ein bisschen gefeiert. Essen auf der Piazza Navona, Tortellini mit Schinken und Sahne, mein Arm. Kalbfleisch mit Salat, zum Nachtisch noch Eis und dazu eine Menge Wein. Du hast Fieber. Du bist klatschnass. In der Nacht ging es los mit Durchfall und Erbrechen. Ich werde mal mit der Wirtin reden. Wenn ich ihr die Situation erkläre, gibt sie mir bestimmt frische Bettwäsche. Nein, wirklich nicht nötig. Du tust, was ich sage, solange du krank bist. Ich war zu schwach, sie aufzuhalten. Ich war zu schwach, irgendetwas zu tun. Fieberschübe schüttelten mich. Ich habe ein Thermometer gekauft. Steck dir das unter die Zunge und hier, die Zeitungen sind für dich. Lies sie in Ruhe. Ich gehe zur Padrona und hole die Bettwäsche. Ich überwand meine Schwäche und blätterte in den Zeitungen herum. La Mattina brachte einen Artikel über die Rimini-Morde und ein Phantombild des Täters. Oh mein Gott. Mir stockte der Atem. Das Bild sah mir so ähnlich, als wäre es ein Foto von mir. Die Polizei hat dem Besitzer einer Pension in Rimini ausfindig gemacht, der einem Paar ein Zimmer vermietet hat, ohne sich irgendwelche Papiere zeigen zu lassen. Der junge Mann habe einen starken ausländischen Akzent gehabt, sagte er. Im Zimmer des Pärchens hat die Polizei Fingerabdrücke gefunden, die mit denen vom Tatort übereinstimmen. Das Motiv ist nach wie vor unklar. Die Polizei ist überzeugt, dass es sich um einen geisteskranken Touristen handelt. Starker Akzent, seine Freiheit. Dann fiel mein Blick auf eine kleine Notiz im hinteren Teil der Zeitung. Entführungsopfer schreibt Genesungskarte. Die Familie der 17-jährigen Massimina Trevisan erhielt eine Postkarte aus Rimini mit einem Genesungswunsch für ihre Großmutter, die inzwischen allerdings verstorben ist. Meine Stirn war schweißbedeckt. Oh Mann, Mimi. Mein Magen hart wie Stein. Rimini. Massimina hatte diese Karte ohne mein Wissen eingesteckt. Ich musste sie stärker beaufsichtigen. Aber wie in diesem elenden Zustand? Jetzt würde es für die Polizei ein leichtes sein, eine Beziehung zu den Morden in Rimini herzustellen. Frische Bettwäsche. Mori, zeig mal das Thermometer. 41 Grad. Du bist richtig schlimm krank. Ich war richtig schlimm krank. Vor den Fenstern lag Rom, die Wiege der abendländischen Kultur, und ich sah nichts davon. Massimina machte es offenbar Spaß, mich zu bemuttern. Sie fütterte mich mit Wassermelone und las mir aus Die Verlobten von Manzoni vor. Ich wollte dieses Buch schon immer mal lesen. Und zudem hatte ich Massimina dabei hervorragend unter Kontrolle. Ich will euch nur sagen, habt Geduld, will ich sagen. Habt Geduld. Ich möchte euch herzlich gern zufrieden sehen. Nach ein paar Tagen war ich schon wieder recht munter und konnte im Bett aufrecht sitzen. Morgen fahren wir nach Sardinien. Wir können da in der Villa eines Freundes ein, zwei Wochen Ferien machen, ehe wir heiraten. Findest du nicht, dass du dich noch einen Tag ausruhen solltest, Caro? Ich fühle mich schon wieder sehr gut. Das war gelogen. Am nächsten Tag sollte das Lösegeld mittags mit dem Expresszug eintreffen. Ich hatte vor, das Geld zu holen, anschließend direkt nach Civitavecchia zu fahren und dort die Fähre nach Sardinien zu nehmen. Noch eine Nacht, dann würden wir verschwinden. Auf Gleis 6 trifft in Kürze ein der Express Mailand-Palermo. Kara, geh schon mal zum Bahnsteig 15. Da fährt der Zug nach Civitavecchia ab. Okay. Ich komme gleich nach. Ich will nur kurz meinen Freund in Sardinien anrufen. Certo. Auf Bahnsteig 6 herrschte völliges Chaos. Ich musste warten, bis die Reisenden ausgestiegen waren. Dann hechtete ich in den Zug. In dem von mir angegebenen Abteil lag eine kleine braune Reisetasche im Gepäcknetz. Die schnappte ich mir und eilte wieder auf den Bahnsteig zurück. Mein Herz klopfte wild. Ich suchte eine Toilette auf. Als ich den Reißverschluss der Tasche aufzog, bekam ich einen Schreck. Kleider, T-Shirts, Blusen, Röcke. Aber dann erinnerte ich mich, dass ich genau das verlangt hatte. Ich räumte das Zeug beiseite und da kamen die dicken Bündel von 50.000 Lire Scheinen zum Vorschein. Ich packte das Geld in meine Reisetasche um. Die Kleider stopfte ich in einen Papierkorb und stellte die Lösegeldtasche daneben. Danke, lieber Gott, vielen Dank. Frei und reich. Mit dem spitzenmäßigen Gefühl, gewonnen zu haben, durchquerte ich die Bahnhofshalle und machte mich auf den Weg zu Gleis 15. Hey Mann, das ist ja unglaublich. Morris, alter Kumpel, wo kommst du denn her? Direkt hinter mir tauchte Stans verdammtes, grinsendes Gesicht auf. Morris, das ist ja ein Zufall, dass ich dich hier treffe. Ja, was ist denn mit dir passiert? Oh, hübsch was? Gips bis zur Hüfte. Marion hat den Campingbus gegen eine Mauer gedonnert. Totalschaden. Ich habe eine Woche im Krankenhaus gelegen. Jetzt fahre ich nach Hause. So ein Pech. Und? Was machst du hier? Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall fahre ich in den Süden. Morris! Oh. Sie haben den Bahnsteig geändert. Komm, schnell! Ja, ich komme. Muss mich beeilen. Wer ist denn das Mädchen? Ist das nicht dieselbe, mit der du neulich an der Bushaltestelle gestanden hast? Ich muss wirklich los. Tut mir leid. Ciao, Stan. So, so. In den Süden. Das Tyrrhenische Meer hatte das Blau von Reiseprospekten. Spiegelglatt lag es da, kein Wölkchen am Horizont. Gegen Abend tauchte die Küste Sardiniens am Horizont auf. Ein blauer, zerklüfteter Schatten im Zwielicht. Roberto, Gregorios Freund, holte uns von der Fähre ab und brachte uns in die Luxusvilla der Ferroni. Alles war großzügig und üppig, bis ins kleinste Detail von erlesener Qualität. So stellte ich mir mein zukünftiges Leben vor. Lass uns heute zur Questura fahren, Mori. Nimm deinen Pass mit, wir bestellen das Aufgebot. Warum so eilig? Wir haben doch Zeit. Haben wir nicht? Wenn unser Kind auf die Welt kommt, kann sich doch jeder ausrechnen, wann es gezeugt wurde. Unser Kind? Wie meinst du das? Naja, wir haben nicht aufgepasst, oder? Das war erst vor 10 Tagen. Du kannst doch gar nicht wissen, ob du schwanger bist. Ich bin mir ganz sicher. Als Frau weiß man das. Als Frau? Quatsch. Das redest du dir ein. Jetzt lass mich in Ruhe mit dem Unsinn. Ich habe nicht erwartet, dass du einen Freudentanz aufführst, aber ein bisschen zärtlicher könntest du schon sein. Du behandelst mich, als ob... Ach, manchmal bist du so lieb und im nächsten Augenblick so merkwürdig weit weg. Mori, was ist bloß los? Was los war? Jeden Moment konnte mich irgendwer als Mörder identifizieren. Und jeden Augenblick konnte die Sache mit der Entführung auffliegen. Ich saß auf einem Pulverfass. Das war los. Ich überlegte, ob ich einfach abhauen sollte. Südamerika oder Australien oder so. Aber ich wollte nicht nach Südamerika oder Australien. Ich wollte mich in einer kulturellen Metropole niederlassen und ein zivilisiertes Leben führen. Aber Massimina, Mimi, es tut mir leid, ehrlich. Ich wollte dich nicht verletzen. Oh, Mori. Die Krise war fürs Erste beigelegt. Ich versprach Massimina in der Apotheke einen Schwangerschaftstest zu besorgen und dann mit ihr zu Questuda zu fahren. Am nächsten Abend bereitete ich uns in der Küche einen Drink zu, während Massimina im Salon den Fernseher anmachte. Mit der Sodaflasche in der Hand stürmte ich ins Wohnzimmer. Was ist denn? Auf dem Bildschirm war Massiminas Foto zu sehen. Die denken, ich wäre entführt worden. Wie können sie das nur glauben nach all den Briefen, die wir geschickt haben? Du hast doch auch noch mit ihnen telefoniert. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich will sofort mit Mama sprechen. Ich muss ihr sagen, was los ist. Sie macht sich bestimmt schreckliche Sorgen. Nein, nein, das tust du nicht. Gib das. So, lass mich erstmal erklären. Was willst du erklären? Setz dich. Die Sache ist die. Am Anfang dachte ich, wenn ich Ihnen sage, dass wir zusammen durchgebrannt sind, dann verfolgen Sie uns und machen uns fertig. Ja, aber... Als ich deine Familie in Verona besucht habe, habe ich behauptet, ich wüsste nicht, wo du bist. Was? Und die Briefe, die wir Ihnen geschrieben haben, habe ich zerrissen. Was? Natürlich habe ich es danach bedauert. Aber da steckte ich schon so tief in der Sache drin, dass ich nicht mehr zurück konnte. Mein Gott, was bist du nur für ein Idiot? Warum hast du nicht mit mir gesprochen? Ich hätte Mama sagen können, ich wäre aus eigenem Antrieb weggelaufen. Aber jetzt... Ich wollte auf jeden Fall bis zu deinem 18. Geburtstag durchhalten, damit wir heiraten können. Oh, Mari! Ich konnte ja nicht ahnen, dass irgend so ein Schwein eine Lösegeldforderung stellt. Das ist ja wie im Kino. Was sollen wir jetzt bloß machen? Das Geld können wir ja nicht mehr zurückholen. Oh mein Gott. Ich kann's nicht glauben. Ich war so glücklich. Ja. Zum ersten Mal in meinem Leben. Du musst ihnen erzählen, dass... Ja, dass du wirklich entführt worden bist und die Kidnapper hätten dich gerade freigelassen. Bist du verrückt? Das können wir doch nicht tun. Und was ist mit dem Baby? Aber du weißt doch gar nicht, ob du schwanger bist. Ich bin mir ganz sicher. Dann musst du eben sagen, sie hätten dich vergewaltigt. Was? Wenn deine Mama das hört, wird sie sicher glücklich sein, wenn ich dich unter diesen Umständen noch heirate. Ich hasse dich. Hör auf damit. Ich suche nur nach einer Lösung. Wir sollten eine Nacht darüber schlafen. Was meinst du? Lass mich! Wir lagen nebeneinander im Bett. Ich überlegte, welche Möglichkeiten sich mir boten. Die 400 Millionen waren eine attraktive Summe, würden aber kaum mein Leben lang reichen. Es wäre bestimmt günstiger, in Mimis Familie einzuheiraten. Der Nachteil, ich würde ständig fürchten müssen, dass irgendwas herauskam. Aber insgesamt überwogen die Vorteile einer Heirat. Mimi, schläfst du schon? Mitten in der Nacht wachte ich auf. Neben mir ein zerknittertes, leeres Laken. Mimi? Noch ehe ich ganz bei Bewusstsein war, stürzte ich ins Wohnzimmer. Mama! Oh, Mama, ich bin in Sicherheit. Ich bin in... Du hast doch versprochen, nicht zu Hause anzurufen. Ich habe überhaupt nichts versprochen. Wenn sie herausfinden, wo wir sind, sind wir geliefert. Du hast immer irgendwelche schlauen Pläne, was? Ich habe es mir überlegt. Alles, was war und alles... Was kommt? Aber Mimi... Mein Gott, wie soll ich dir je wieder trauen? Kara, nur für dich habe ich das alles getan. Du überschätzt dich. Du bist eigennützig, egoistisch und eitel. Und ich werde jetzt mit meiner Mutter sprechen. Und du wirst mich nicht daran hindern. Du lässt mich also im Stich? Nein. Ich sage bloß... dass wir der Wahrheit jetzt ins Gesicht sehen müssen. Bitte, Mimi, nicht! Wenn du mich liebst, tu es nicht! Ich liebe dich nicht. Und ich werde dich auch nie wieder lieb haben, wenn du so rumschreist. Tu es nicht! Halt den Mund! Oh! Der Briefbeschwerer traf sie direkt über dem linken Ohr. Massimina fiel rücklings zu Boden. Ihr Hinterkopf schlug hart auf. Dann lag sie still und nackt auf dem Marmor. Nicht mal ein Schrei, aber den hätte ohnehin niemand gehört. Ich saß in der Dunkelheit und betrachtete Mimis weiß schimmernden Leib. Mein Gesicht war tränenüberströmt. Ausgerechnet Mimi. Warum nur war dieser Kelch nicht an mir vorübergegangen? Warum hatte sie nicht vernünftiger sein können? Es war ihre eigene Schuld. Sie blutete kaum. Ich vergewisserte mich, dass sie nicht mehr atmete. Die Leiche musste verschwinden, und zwar schnell. Ich ging hinaus in den Garten, es dämmerte schon. Im Werkzeugschuppen fand ich große Plastiksäcke für Laub. Zwei nahm ich mit. In den einen stopfte ich Massiminas Sachen. Dann streifte ich den anderen Sack über ihren Oberkörper und zog die Öffnung bis zu den Füßen. Es war mühselig, aber schließlich, mit ein bisschen Druck, rutschte alles hinein. Verdammt. Wer ruft um diese Uhrzeit an? Hatten Sie Massiminas Anruf schon geortet? War die Polizei hinter mir her? Ich arbeitete wie besessen. Ich schleppte beide Säcke in den Schuppen. Ich reinigte Schlafzimmer, Bad und Salon sorgfältig mit Wasser und Alkohol. Dann fiel mir ein, dass ich den Christophorus um Massiminas Hals vergessen hatte. Aber jetzt wollte ich den Sack nicht noch einmal öffnen. Hallo, Morris. Du bist ja schon wach. Warum bist du nicht ans Telefon gegangen vorhin? Hallo, Gregorio. Wolltest du nicht erst in 2 Tagen wiederkommen? Sie haben Papa früher aus dem Krankenhaus entlassen. Was zum Teufel machst du da? Warum wischst du den Boden? Weißt du, ich wollte eigentlich abreisen. Ich war mit einer Freundin hier und wir haben ziemlichen Streit bekommen. Sie wollte unbedingt weg. Da habe ich sie in aller Herrgottsfrühe zum Bus nach Palau gebracht, damit sie die erste Fähre kriegt. Aber jetzt bleibst du noch ein paar Tage, ja? Was hast du denn heute vor? Ein fauler Tag am Strand wäre genau das Richtige. Wenn das so ist, würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich habe bei der Überfahrt einen reichen Industriellen kennengelernt. Er hat mich eingeladen, ihn zu besuchen. Würdest du mir dein Auto leihen? Klar, kein Problem. Es ging alles glatt. Die größte Schwierigkeit war, den Sack mit der Leiche in den Kofferraum zu hieven. Im rauen Bergland Sardiniens, wohin sich keine Touristen verirrten, fand ich ein Wäldchen, das für meine Zwecke geeignet erschien. Bäume, Unterholz, Dickicht. Dort legte ich Massimina ab, nackt. Den leeren Sack stopfte ich in den anderen Plastiksack zu ihren Sachen und warf ihn auf der Rückfahrt von einer Klippe. An einem bewölkten Gewittertag Ende August wurde der Sarg mit Massiminas Leichnam in die Familiengruft der Trevisans auf dem Friedhof von Verona gebracht. Signor Dagvars, kann ich Sie einen Moment sprechen? Ja, natürlich, wenn es nicht zu lange dauert. Nein. Ich bin noch bei der Familie zum Essen eingeladen. Ich habe nur ein paar Fragen. Es gibt Unklarheiten in diesem Fall. Kennen Sie das? Eine Kette mit einem Christophorus? Nein, ich glaube nicht. Die junge Frau, die auf Sardinien gefunden wurde, hatte gefärbte Haare, gezupfte Augenbrauen und diesen Talisman um den Hals. Dann war sie es nicht. Oh doch, Signor Dagvars, es war Massimina. Die Untersuchung der Zähne war eindeutig. Die Tote war übrigens schwanger. Was? Ja, erst ungefähr 10 Tage, aber eindeutig schwanger. Und es gibt noch weitere Merkwürdigkeiten. Die Postkarte aus Rimini an die Mutter. Der rätselhafte Anruf, das muss kurz vor ihrem Tod gewesen sein. Und Massimina hat von ihrem Konto 2 Millionen abgehoben, bevor sie verschwand. Finden Sie das alles nicht ungewöhnlich? Doch, wenn ich sie nicht so genau kennen würde, würde ich denken, dass sie mit jemandem durchgebrannt ist. Aber die Familie weigert sich hartnäckig, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen. Ich dagegen bin davon überzeugt. Was ich nun von Ihnen wissen will, Mr. Dagvars, ist nur das eine. Wer war dieser Mann? Wenn Sie mir etwas über Massiminas Gewohnheiten, Ihre Lieblingslokale und so weiter mitteilen könnten, wäre ich Ihnen sehr, sehr verbunden. Im Hause der Trevisans herrschte geschäftiges Treiben. Es wurden Cocktails und leckere Häppchen serviert. Ich fand, ein bisschen Nüchternheit nach einer Beerdigung wäre angebrachter gewesen. Signora Trevisan quetschte mich an ihren üppigen Busen. Eine schreckliche, schreckliche Sache, Morris. Ach, schrecklich. Wenigstens war Massimina sofort tot, sagt der Arzt. Sie hatte keine Schmerzen. Wir haben jedenfalls getan, was wir konnten. Und die Polizei auch. Es hätte keinen Sinn, wenn wir uns jetzt Vorwürfe machen würden. Ja. Darf ich Sie nachher um einen kleinen Gefallen bitten? Natürlich würde ich der armen Frau behilflich sein, wenn es nicht zu viel Zeit kostete. Ich hatte viel zu erledigen und wollte meinen Vater in England besuchen. Paola, Mimis mittlere Schwester, setzte sich neben mich, was mich überraschte. Sie schlug ihre sanften, braunen Augen auf und hielt meinen Blick eine Sekunde lang fest. Ihre Wangen waren genauso geschwungen wie die von Massimina. Sehr süß. Ich fahre nächste Woche für einige Zeit nach England, um das alles hier zu vergessen und um Englisch zu lernen. Deswegen wollte Mama mit Ihnen sprechen. Wir haben gehört, dass Sie nach London reisen und sie dachte, dass Sie mich vielleicht begleiten könnten. Sie kann die Vorstellung, dass ich allein unterwegs wäre, nicht ertragen. Aber natürlich werde ich Sie begleiten, Paola. Der ehrgeizige Mr. Duckworth. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Tim Parks, aus dem Englischen von Lutz W. Wolf. Es sprachen Morris Duckworth, Barnaby Metschurat, Massimina Trevisan, Svenja Lisau, Luisa Trevisan, Johanna Niedermüller, Stan Albertini, Nicole Lefteriades, Ispettore Marangoni, Jo Jung, sowie Sandra Gerling, Rudolf Guckelsberger, Caroline Junghans, Ognjen Kolcic, Niklas Leifert, Susanne Schiefer und Kira Thomas. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Ton und Technik Burkhard Pizzer-Landeck und Beate Dürrschnabel. Regieassistenz Nicole Paulsen. Musik Lisa-Marie Neumann. Regie Philipp Brühl. Produktion Südwestrundfunk 2017. Dramaturgie Uta Maria Heim.